sehen ein Monument von unserem großen König Friedrich, die der gute Deutsche kennt. Wie oft bin ich dort gewesen, bei Regen und Sonnenschein, und da fielen mir immer wieder die schönen Worte ein. Großer Friedrich, steige nieder und regiere heute wieder, gib mit deiner starken Hand unserm armen Vaterland. Großer Friedrich, steige nieder und regiere heute wieder, lass in diesen miesen Zeiten den Bundeskanzler weiterreiten. Generäle, ach, wie bräuchten wir sie jetzt? Wo man unser Volk verleugnet, gegen unsere Wehrmacht hetzt. Mein Seidlitz hoch zu Pferde, die ganze Bande macht den Kusch. Und dann rauf auf das Gesinde, wie ein Zitzel aus dem Busch. Großer Friedrich, steige nieder und regiere Preuße wieder. Mit deiner starken Hand, unserem armen Vaterland. Großer Friedrich, steige nieder und regiere Preuße wieder. Friedrich, steige nieder